Ja, ich bin kein Rechtsextremismus-Experte oder Forscher in dem Sinne. Als Blogger eben blogge ich seit 10 Jahren, schreibe ich auf nichtidentisches.de über Antisemitismus, auch vor allem über den Antisemitismus der Mitte. Da hatte ich mich eben irgendwann eher abgewandt von den von der Nazi-Forschung, sage ich jetzt mal, von diesem klassischen Antifaschismus, und mich eher auf den Antisemitismus der Linken und der Mitte konzentriert. Und als Ethnologe habe ich eben über aktuelle Hexenjagden geforscht in Ghana, und das führte mich dann eben relativ rasch zu Kernpunkten der Kernthemen der Gewaltanthropologie mit apathischen Projektionen, mit der Wirkung von Propaganda und mit kollektiver Gewalt. Ja, der Vortrag heute gliedert sich in 2 Blöcke. Zunächst werde ich Pegida ein bisschen in einen gesellschaftlichen Kontext setzen, wie gesagt, als Komplize und Konkurrent der bürgerlichen Gesellschaft. Und dann werde ich mir einen illustren Vertreter oder Vordenker dieser Bewegung vornehmen, Udo Ulf Kotte, und da dann anhand vom Bildmaterial aufzeigen, wie sich Propaganda dann konkret artikuliert, welche tiefen psychologischen Muster oder Taktiken sie dann einschlägt und ja, auf welche Art und Weise er sein Publikum zu gewinnen versucht. Und darüber kann man dann hoffentlich auch in irgendeiner Weise Ableitungen für Gegenpropaganda ziehen. Zum Modell der Ideologiekritik heute, da schließe ich eigentlich an die Martialismuskritik an, das Ideologiekritik heute nicht in der Pathologisierung, in der bloßen Pathologisierung des anderen als anderen verharren kann, demgegenüber man sich dann selbst als gesund und gut behauptet, nach dem Motto, wir sind die Guten, sondern dass man in Ideologie auch fragt, was die eigenen Praxis, sei es nun bürgerliche oder der antibürgerliche Antifaschismus, was der mit dem Phänomen Pegida zu tun hat, also inwieweit man selbst scheitert daran, an dieser Bewegung, inwieweit das auch ein oder ein Symptom des eigenen Scheiterns ist. Die kritische Theorie, und da beziehe ich mich vor allem auf die orthodoxe Adorno, Krakauer, Horkheimer, die wollte zum einen reflexiv begreifen, was an den eigenen, den marxistischen Theoremen so schief geht, dass seriell die Revolution dann in diese autoritären und mörderischen Systeme umschlugen in der Sowjetunion, aber auch dann, wie gesagt, seriell eben von Kuba über Nordkorea und Kambodscha, Vietnam, dass ich das alles, was sich in diesem Namen des Kommunismus kleidete, eigentlich mehr oder weniger ein Totalitarismus wurde, von dem sich dann die kritische Theorie dezidiert und früh distanziert und versuchte, da auch in einer gewissen Weise selbst eine Art bürgerliche Mitte einzunehmen, eine Art von revolutionären Konservativismus zu etablieren. Aber kritische Theorie wollte ferner reflexiv begreifen, warum die Linke gegen den Faschismus versagt hat, was an den konkreten antifaschistischen Praktiken fehlging, und vor allem aber auch den Gegnern, das sagt Adorno an einer Stelle explizit, also den Gegnern dann erklären, wie diese geworden sind, was sie sind. Er sagt, die Menschen zu erklären, wie sie geworden sind, was sie sind. Und das meint nämlich dieses Diktum von der Entbarbarisierung des platten Landes, das meines Erachtens etwas häufig verwendet wird, um dem eigenen Ressentiment oder kanalisierten Aggressionen einen freien Lauf zu lassen. Ich hatte das selbst miterlebt mit Antifa-Demos, bei denen man halt dann auf irgendwelche Dörfer zieht und dann dieses Dorfkollektiv als Nazi-Netz beschimpft. Nazi-Netz, wir wünschen dir die Wollenpest. Und demgegenüber aber das eigentliche Modell der Entbarbarisierung des platten Landes, wie es Adorno eigentlich vorstellt in seinem Aufsatz Erziehung nach Auschwitz, dass das meint, die Aufklärung bis in die Dörfer zu treiben und sich mit den Gegnern auseinanderzusetzen, nach Möglichkeit, bevor diese zu Gegnern geworden sind überhaupt. Also wir haben in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine ganz intensive Faschismusforschung, eine Propagandaforschung. Da ist Krakauers Band Totalitäre Propaganda, kann ich sehr empfehlen. Der ist später von Adorno bearbeitet und herausgegeben worden, aber auch eben von Adorno selbst, das Psychological Technique of Martin Luther Thomas Radio Addresses, soziologische Schriften 2.1, da sind auch die Studien zum autoritären Charakter. Das sind so 2 Beispiele, an denen ganz dezidiert empirische Propagandaforschung stattfindet. Adorno zum Beispiel nimmt sich einen evangelikalen christlichen Prediger vor, der dezidiert faschistisch mobilisieren möchte und analysiert dann dessen Reden durch nach einem Muster, das nicht er allein selbst entwickelt, also war sehr stark auf Krakau auf, aber auch auf anderen Studien zu anderen Propagandisten. Ja, also die Frage war, wie man den Erfolg dieser Ideologie erklären konnte. Der klassische Marxismus hat im Faschismus eine bloße Veranstaltung des Kapitalismus gesehen. Und bis heute hält sich die Formel Faschismus mit der kapitalistischen Krisenbewältigung. Und da hat die kritische Theorie natürlich ein wenig dazu beigetragen, zum Beispiel Horkheimers Diktum, dass wer vom Kapitalismus nicht reden wolle, dann auch vom Faschismus schweigen solle. Wenn man das jetzt so zitiert, ist das verkürzt, weil Horkheimer eigentlich der war, der schon den Versuch einer Differenzierung dieser Position vorzunehmen und eben genau das Eigenleben von Ideologien, von ideologischen Symptomen gegenüber ihren ökonomischen Bedingungen betont hatte, dass sich diese an irgendeinem Punkt ablösen und ein Eigenleben bilden, sodass man nicht mehr einfach sagen kann, naja, das ist alles nur der Schein von dahinterliegenden Krisenerscheinungen, sondern es erzeugt dann teilweise auch selbst wiederum Krisen. Krakauer entwickelt das weiter und wendet dann gegen den Vulgärmaterialismus ein. Zitat, wenn geistige Äußerungen nicht im leeren Raum erfolgen, sondern stets materiellen Interessen zugeordnet sind, so besagt das aber noch nicht, dass man ungestraft von ihrem Gehalt abstrahieren und in ihm nur eine Variable dieser Interessen erblicken dürfe. Also wenn es eben diese materiellen Interessen auch geben mag, heißt das nicht, dass man ungestraft, er sagt wirklich ungestraft, von ihrem Gehalt abstrahieren darf. Also dass man nur von den Interessen auf die Ideologie schieben kann. Warum ungestraft? Krakauer fährt fort. Die Niederlage der Linksparteien in Italien und Deutschland ist unter anderem auch eine praktische Kritik an jeder Betrachtungsweise, die in ein solches weiter nichts mündet. Also dass der Faschismus weiter nichts als eine Krisenerscheinung des Kapitals sei. Das ist er eben nicht. Das steht für die kritische Theorie Mitte des 20. Jahrhunderts fest. Und da haben wir eigentlich schon eine relativ ausgereifte Ideologiekritik, die versucht, über diesen klassischen Materialismus, der eher ein Funktionalismus ist als ein Materialismus, dann hinwegzukommen. Wenn wir uns Pegida anschauen, finden wir exakt die gleiche Tendenz zum Weiter-Nichts, zur materialistischen Ableitung oder vulgärmaterialistischen Ableitung von gesellschaftlichen Phänomenen aus ökonomischen Interessen. Diese Pegida-Positionspapiere neigen eigentlich deutlich zur Integration des linken Antiimperialismus, dass nämlich Ukraine, Syrien, Libyen, afrikanische Rohstoffkriege, wie es denn heißt, alles Schuld der USA sein oder ihre verderblichen Verschwörungen und dann eben im weitesten Sinne den kalten, rationalen Interessen des Kapitals dienen würden. Das erfüllt jetzt erstmal die Plombe, also das psychologische Bedürfnis des klassischen antisemitischen Gedankenguts, was ja in der Geschichte, in aller Geschichte, das rationale Kalkül und ökonomische Interesse von einer jüdischen Weltverschwörung sehen will. Aber hinter allem würden eben die kalten rationalen Interessen stehen, der Weisen von Zion ist dann halt. Und so eine pseudomaterialistische und pseudorationalistische Weltsicht, die erspart einem eigentlich die ganze begriffliche Anstrengung und Differenzierungsarbeit, die solche Konflikte tatsächlich bedürfen, wenn man sie dann begreifen oder lösen wollte. Tiefenpsychologisch ist es natürlich auch eine Projektion dieser Pseudorationalismus in diesen monokausalen Erklärungen, eine Projektion von den eigenen unverhüllten Machtinteressen, an wie sich diese Leute selbst verhalten würden, wenn sie denn in dieser Position wären. Ihr eigener Machtwunsch und auch der Wunsch nach Befreiung von lästiger, irrationaler Rücksicht, sich ebenso kalt und rational in seinem ökonomischen Interesse zu verhalten, wie die, auf die man das dann projiziert, seien es jetzt die USA oder eben die zionistische Weltverschwörung. Also wir stoßen mit der Differenzierung von einer Ideologiekritik des Faschismus fast automatisch auf einen Moment der Kritik an Pegida, was dann auch wiederum auf weite Teile der Linken angewendet werden kann, das Problem von dialektischer, reflexiver Ideologiekritik. Also ein Misstrauen zu etablieren gegen einfache Ableitungen, offen zu bleiben für geschichtlich besondere Situationen, die jeweils, wie Marx das im 18. Brumaire von Napoleon Bonaparte sagt, sich in ihrer jeweiligen Spezifik dann artikulieren, immer neue Anforderungen an die Revolutionäre stellen, während die Revolutionäre immer wieder so dumm sind, wie er das sagt, sich in die Masken längst vergangener Revolutionen zu kleiden. Das Phänomen haben sie auch, sehen sie ganz krass, zum Beispiel an diesem Spruch No Passeran, der auf jeder Antifa-Demo auftaucht, als hätten die spanischen Antifaschisten diesen Krieg gegen den Faschismus gewonnen. An diesen No Passeran-Parolen finde ich sind ein deutlichster Ausdruck dessen, was Marx in dieser Polemik meinte, dass sie versuchen, sich in den kurzen, also dann noch verkürzten Augenblick einer vergangenen Revolution zu kleiden, die überdies noch gescheitert ist. Also es findet inzwischen eine ganze Reihe an wirklicher Forschung statt. Jetzt ist das Buch vorne am Tresen gelandet, das ist aber wurscht. Also zu Pegida wurde praktisch in Echtzeit geforscht, dann gleich drei Institute ihrer vermutlich nicht oder unterbezahlten Hilfswissenschaftler und Promoventen in diese Demonstration geschickt. Das Göttinger Institut, glaube ich, 10 Leute. Und die haben dann in mühevoller Feldarbeit die Teilnehmer befragt und dort Handzettel verteilt und Einladungen zu Online-Umfragen. Ich verknapp mal kurz die Daten. Pegida-Demonstranten, ihr wisst das wahrscheinlich alle besser als ich von den Beobachtungen. Ich sage es nur nochmal. Pegida-Demonstranten sind zu 80% männlich, arbeiten überwiegend in Zeit. Also zu einem großen Teil. Es gibt kaum Arbeitslose, es ist eine ganz geringe Arbeitslosenschicht, ganz geringe Unterschicht. Oder Unterschicht, also so ein Geringverdiener. Gehören insgesamt eher einer Mittelschicht von Angestellten an. Und dann wurden auch Gruppeninterviews durchgeführt. Und das Problem dabei ist, dass im Gegensatz zu klassischen narzisstischen, also explizit nationalsozialistischen Gruppen, die sich natürlich in Pegida auch aufhalten, wurde in diesen Gruppeninterviews deutlich, dass es doch eine sehr deutliche Mehrheit von einem relativ offenen Klientel geht, ohne geschlossenes Weltbild, das man unter dem Label besorgte Bürger dann eben fassen kann, die aber durchaus sich interessieren, auch für die Flugblätter der Gegenseite oder sich mit den an die herangetragenen Vorwürfen dann auseinandersetzen wollen. Ja, die Mitglieder sind auch politisch relativ offen, mit einer Ausnahme, einem klaren Hassgegner, das sind die Grünen. Es gibt so gut wie keine grünen Wähler bei Pegida. 60% gehören ehemaligen, oder zumindest was die letzte Wahl angeht, AfD-Wählern an. Also 60% rekrutieren sich direkt auf diesem AfD-Spektrum, 30% der CDU und 10% der Linken. Und ein Zuspruch, das fand ich etwas überraschend, also ein Zuspruch zu einem klassischen Autoritarismus mit einer starken Führerperson. Das ist die Frage, wünschen Sie sich eine starke Führungspersönlichkeit in Deutschland? Die wird überraschend gering, also auf letzter Stelle mit 8% oder 10% dann beantwortet. Ja, es ist so eine empirische Forschung eigentlich eine sinnvolle Einrichtung, die etwas aufnimmt von dem, was dann in den 40er, 50er Jahren akut war oder schon mal vollzogen wurde, dass man versucht, diese Bewegung auch zu beobachten, sie nach ihrer Gefährlichkeit einzustufen. Daran habe ich eigentlich an dieser Forschung nur an spezifischen Punkten eine Kritik. Das ist zunächst das allgemeine Missverhältnis von Forschung und gesellschaftlicher Praxis, was mit einem Misstrauen stimmen sollte. Dieser akademische Betrieb ist auf irgendeine Weise fehlender Zahnräder, die das Ganze in gesellschaftliche Praxis übersetzen. Es gibt eine ständig expandierende Antisemitismusforschung, ohne dass es realgesellschaftlich zu einem Abflauen von Antisemitismus führen würde. Genauso ist es eigentlich mit der Rechtsextremismusforschung, dass man sich fragen muss, inwieweit reflektiert diese Forschung auf ihr eigenes Versagen auch, oder wie weit reflektiert die ihre eigene Stellung in Gesellschaft, wenn sie diese Studien betreibt. Da fehlt mir zumindest die Reflexion, also eine Naivität, wir machen jetzt eine Forschung interessant und so weiter und dann publizieren wir alles selbstverständlich. Ja. Aber für dieses Missverhältnis zur Praxis können die einzelnen Forscher nichts und es sagt auch nichts über die Qualität der spezifischen Forschung aus. Was aussagt, finde ich, ist die Fragestellung, da gibt es zwei Punkte. Die Fragen sehen offenbar keine besondere Notwendigkeit, das spezifische Verhältnis zu Israel abzufragen. Und das ist für mich der deutlichste Gradmesser für Antisemitismus. Also wenn ich so eine Studie zusammengefasst lese und da sind 20 Fragen aufgeführt, finde ich, sollte eine Frage davon sein, also ein anti-israelisches Ressentiment dann auch zu testen und das in irgendein Verhältnis zu setzen zu diesem erstaunlichen Phänomen, dass in das weite Teile dieser neuen Rechten in Europa, dieser neuen Nationalliberalen, sich sehr schroff vom Antisemitismus distanzieren und da auch relativ weit gehen. Das ist, finde ich, ein Phänomen, das man erklären muss in irgendeiner Weise und wo man auch gucken muss, wie tief reicht das und inwieweit kann man dann schauen, was man da nachweist, wie man das doch nachweist. Also die Frage nach Israel, finde ich, wäre da doch besser aufgehoben. Und das andere ist, naja, die Frage Praxis zum Verhältnis zum Islamismus. Da wird das Realproblem von Pegida, es ist nicht wirklich ihr Realproblem, sie selbst haben das Problem in Dresden, würde ich mal behaupten, nicht. Aber es ist eine gesellschaftliche Frage, die wird dann verharmlost in wirklich naive Suggestivfragen. Ich kenne das aus Umfragen, da heißt es dann, möchten Sie in einem mehrheitlich islamischen Viertel wohnen in Deutschland? Und wer halt dann als atheistischer Zionist oder als orthodoxer Jude oder als bekennender Homosexueller oder als Prostituierte mit Nein antwortet, dann wird das halt als vorurteilsbelastet gewertet. Das ist in irgendeiner Weise keine eine naive Vorurteilsforschung, die nicht auf die Komplexität von oder auf die Interaktionalität von Ressentiment und Realität oder von gesellschaftlichen Konfliktlagen eingeht. Da wird dann suggeriert, es gäbe kein reales Problem mit dem Dschihadismus oder einem spezifischen Antisemitismus in den europäischen islamischen Gemeinden. Ich sage europäisch, weil relativ häufig in den traditionellen islamischen Gemeinden in subsaharischen Afrika oder diese traditionellen islamischen Gemeinden sind sehr viel weniger antisemitisch oder nicht antisemitisch als diese europäischen Communities. Das hat man ja auch festgestellt, dass eigentlich der Dschihadismus vor allem in Europa auch entsteht und radikalisiert wird, teilweise mehr als in den arabischen Staaten. Ja, also damit mit dieser Naivisierung von Fragen, von undifferenzierten Fragen, wo man nicht dann abgefragt wird, konkrete Positionen zum Dschihadismus oder zum Islamismus oder eine Differenzierung abgefragt wird, Differenzierungsfähigkeiten abgefragt werden. Damit kommt man eigentlich dem Ressentiment von Pegida entgegen. Und wenn man sich das anschaut, die Positionspapiere, dann ist denen der Antisemitismus und die Gewalt gegen Frauen durch Dschihadisten relativ egal, solange sie sich nicht vor der eigenen Haustüre abspielen. Und es ist ja nicht so, dass Pegida sagen würde, wir wollen das weltweit bekämpfen oder wir wollen hier einen Kreuzzug, sondern es geht ja um die Absonderung, um einen Kulturalismus, was der Islamismus sonst so macht, spielt eigentlich keine Rolle in diesen Konzepten. Ich möchte kurz auf das Problem der Säkularisierung eingehen, weil es eine These sein könnte, einen Zugang zu finden, warum dieser Nihilismus Erfolg hat. Eine Beobachtung von Horkheimer war, dass der Faschismus aus dem Untergang der Religion im 19. Jahrhundert herrührt, der dann Nietzsche zu seinem populären Problem führt, ja, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Und Nietzsche macht das hier nicht aus Triumph heraus, er sagt das hier nicht im Triumph, sondern es ist ein zentrales Problem. Wie begründet man eine Moral ohne eine Legitimation außerhalb seiner selbst? Und das große Problem, das Nietzsche aufzeigt, ist, dass es in den Nihilismus führen kann, dass es letzten Endes kein rationales Argument gegen den Mord gibt, wenn man der Stärkere ist. Und deswegen dieses Nihilismusproblem gibt mit der Säkularisierung und man in irgendeiner Weise eine atheistische Moral begründen muss. Adorno macht das oder Adorno widmet sich dem Problem in seinen Vorlesungen zur Moralphilosophie, die ich sehr empfehlen kann, und in der negativen Dialektik, in der er dann versucht, eine Versöhnung auch mit dem metaphysischen Moment von Moral zu erreichen, in dem Sinne, dass er sagt, Moral lässt sich letzten Die letzten Gründe der Moral lassen sich nicht rational durchdringen. Es ist immer ein irrationales Moment dabei. Es gibt eben eine emotionale Qualität von Moral, die sozusagen nicht begründet werden kann und muss, warum ich eben jemandem helfe und so weiter. Ja, dass also Reflexion und Moral in einem problematischen Verhältnis stehen und man da metaphysische Elemente drin hat. So, was die Säkularisierung in Deutschland angeht, ist die tendenziell nicht abgeschlossen. Sie haben natürlich die Spaltung zwischen Ost und West. Im Osten, Pegida, sind übrigens zu 60% oder 70% konfessionslos, laut diesen Studien. Was aber jetzt dieses gesamte Deutschland angeht, würde ich die These aufstellen, dass diese Säkularisierung nicht zu Ende geführt werden konnte, weil die Macht der Kirchen einfach noch so stark ist, dass Religion zwar nicht mehr als am Glaubwürdige dasteht, aber eben in diesem rituellen Formelwesen fortbesteht und dann dennoch ganz zentral verhindert eine explizite, serielle Ideologiebildung, die auf Gott eben verzichtet in ihren moralischen Begründungen, die sozusagen einen Gegenpol, einen säkularen Gegenpol zum drohenden Nihilismus bildet. Wenn zum Beispiel man anstreben würde, wirklich die Konsequenz aus den Erkenntnissen der Plattentektonik oder der Paläontologie zu ziehen und zu sagen, die Bibel ist widerlegt, es gibt keinen Gott, und das tatsächlich in Schulen dann philosophisch weiterentwickelt, die Probleme, die daraus entstehen, dann würde man doch relativ rasch, zumindest in den westlichen Bundesländern, erhebliche Probleme mit den Kirchen bekommen. Und daraus entsteht einfach ein Vakuum, das den Nihilismus befördert. Und Nihilismus zeichnet sich ganz zentral eben durch dieses Recht des Stärkeren aus. Wäre da dann die Beobachtung nochmal nachzuweisen, wie diese Ahnung, dass sowieso eigentlich Moral in dem Sinne ausgehöhlt ist und implizit das Recht des Stärkeren auch gilt in der allseitigen Konkurrenz, in einer Gesellschaft mit allseitiger Konkurrenz, dann dazu führt, dass sich Leute eben unter diesem Angstdruck, den Stärkeren eben ausgeliefert zu sein, sich zusammenrotten und sich als Stärkere behaupten, die dann wiederum die Schwächeren abschieben können oder mit ihnen verfahren können, wie sie wollen. Ja, also wir haben mit dem Christentum in Deutschland eine politische Religion nach wie vor. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn es um die Kritik des Islamismus dann geht. Dann haben wir den Islamismus als politische Religion, als tatsächlich, wenn man ihn literalistisch liest, ist er eine politische Religion, mehr als das Christentum, das sich tendenziell eher in einer paradoxen Position, also in dieser Märtyrerposition, in einer gegenstaatlichen Position befindet. Aber trotzdem wurde das Christentum natürlich relativ rasch mit der konstantinischen Wende zu einer politischen Religion, zu einer Staatsreligion, die sich demzufolge auch legitimieren musste, als staatliche oder eine Staatsideologie hervorbrachte. Aber das Problem ist eben, dass solange das Christentum als politische Religion in Deutschland fortbesteht, es auch schwerfällt, den Islam als politische Religion aufgeklärt zu kritisieren, ohne wiederum zurückzuverfallen in ein Wir und Die oder in eine territoriale Frage aufzulösen, dass eben, wie Pegida das möchte, eben hier das christliche Abendland oder hier das politische Christentum herrscht und dort eben der politische Islam. Also da würde ich sagen, dass in dieser bürgerlichen Mitte, in diesem politischen Christentum ein zentrales Problem liegt, sowohl den Nihilismus, von dessen Resultat Pegida ist, aufzulösen und dem eine säkulare Moralphilosophie entgegenzusetzen, als auch eben eine differenzierte Kritik des politischen Islam zu vollziehen. Wenn wir uns jetzt dieses offizielle Positionspapier von Pegida anschauen, die wurden natürlich immer wieder überarbeitet, oder da gibt es auch verschiedene. Die zitieren auch ständig, Luke macht das dauernd, Ulf Kotte macht das, die zitieren die CDU, CSU explizit, die zitieren Merkel. Luke macht das einmal, dass er seine Rede anfängt und dann später sagt, ja, jetzt haben sie für Merkel geklatscht, weil das war eigentlich etwas, was sie gesagt hat, dass man in irgendeiner Zuwanderung beschränken muss und so weiter. haben Sie natürlich die ganzen Phänomene der letzten Jahre, diese Radikalisierung mit Sarraz oder die Sarrazin dann auch immer weiter gefördert, von der er nur ein Teil war. Es gab eigentlich immer diese Tendenz in der CDU, CSU. Wenn gleichzeitig die Praxis, die reale Flüchtlingspraxis, dass die zu 20.000 Toten an den EU-Außengrenzen geführt hat und die wurde von allen bürgerlichen Parteien geplant, begrüßt. Und da würde ich schon sagen, dass da eine gewisse anarchistische Qualität drinsteckt, also Sadismus. Ist eine Phase in der Entwicklungsphase zwischen 2 und 5 Jahren, in denen das Kind sehr häufig verwechselt und schaffen und in denen es aber auch dazu neigt, zu sadistischen Reaktionsweisen, sehr stark mit Schmutz und Abwehr beschäftigt ist, mit seinen Ausscheidungen. Und die Situation ist aber, dass Europa ja zum einen sagt, ja, es gibt ein Recht auf Asyl, und zum anderen aber sagt, ja, ihr könnt das aber nicht wahrnehmen, weil ihr kommt nicht hierher durch das Mittelmeer. Und wenn ihr da durchkommt, dann werdet ihr eben leiden oder sterben oder müsst in den Wüsten verdursten. Da würde ich schon sagen, dass wenn man das weiß und wenn man das so plant und sich das über 2 Jahrzehnte hinweg anguckt, dass man annehmen muss, dass diese bürgerlichen Mitte schon eine gewisse, dass diese Situation die eines sadistischen Voyeurs ist, der in Europa sitzt und einen sicheren Hafen anbietet und diesen gleichzeitig nicht zugänglich macht. Das ist meines Erachtens einer der Hauptwidersprüche, die große Pathologie des Westens, an der auch in irgendeiner Weise an Legitimität massiv verliert gegenüber, als wenn er sich als westliche Zivilisation behauptet, als Kind der Aufklärung und eben ins Gegenteil umschlägt. Man kann jetzt auch von einem Demozid sprechen. Ein Vorschlag von Pegida ist, afrikanische Staaten sollten Flüchtlinge doch aufnehmen. Das ist ganz interessant, weil es identisch ist mit einem Vorschlag von Steinmeier auf der Konferenz von Khartoum. Ich musste das auch erst rausfinden, was das ist, die Konferenz von Khartoum. Es gibt mehrere, es gab eine, auf der Israel verdammt wurde von den arabischen Staaten. Aber die war jetzt vor kurzem und da hatten sich europäische Außenminister getroffen und Frank-Walter Steinmeier kam dann zurück und sagte, ja, Abschottung reicht nicht, in einem Artikel zusammen mit dem italienischen Außenminister. Als wäre Abschottung schon okay und dann müsste man eben noch was draufsetzen. Abschottung reicht nicht. Man müsse, das war ein ganzes Positionspapier, man müsse afrikanische Staaten zu sicheren Fluchtstaaten machen und dafür gibt es dann so einen ganzen Maßnahmenkatalog, was man alles vorhat, wird nicht erklärt, wie man das machen möchte, Armutsbekämpfung, Sozialsystem aufschaffen, Kleinwaffen eindämmen, Konflikte eindämmen und so weiter, als könnte man das überhaupt. Ein kleines Wunschkonzert war dieses Papier, ich habe mich ziemlich mokiert darüber, auch weil es Fakt ist, dass afrikanische Staaten einen Großteil der afrikanischen Flüchte bereits aufnehmen, ohne besonders demokratisch zu sein, ohne Sozialsysteme zu haben. Niger oder Tschad, das sind bettelarme Staaten, und die haben einfach eine sehr hohe Bereitschaft, auch gesellschaftlich, kulturell, Flüchtlinge aufzunehmen, zu integrieren. Ich war in Ghana. In Ghana gibt es 50 verschiedene Sprachen. Und Einwanderer und Flüchtlinge aus allen Nachbarstaaten und Regionen, die dort relativ unkompliziert auch aufgenommen werden, bei fehlenden Sozialversicherungssystemen. Also nur ein winziger Bruchteil der Flüchtlinge macht sich nach Europa auf und das ist eben der ohne Punkt, wo ich sagen würde, naja, es wirkt sehr lächerlich, wenn ausgerechnet Merkel oder die SPD dann zu Protesten gegen Pegida aufruft, weil Pegida nichts weiter macht, als deren Position auf die Straße zu tragen, die sowieso haben, und gleichzeitig dann wird eben dieser Populismusvorwurf auch besonders billig von einer Kanzlerin, die genau diesen Populismus als Wahlkampftaktik professionalisiert hat und sich da eben Politiker dann zur Wahl stellen, die noch nicht mal eine Ideologie haben, im Gegensatz zu Pegida. Wo Politik so mit Werbung in eins fällt, kann man dann schlecht mit dem Finger auf Pegida zeigen und haltet den Dieb rufen. Solche Ausgrenzung ist dann nicht als ein Wegbeißen von Konkurrenz, die CDU mit der AfD ja auch empfindlich spürt. Bei aller Differenzierung, ich trotzdem jetzt an Rudolf Kotter, einem der Vordenker dieser Bewegung, aufzeigen, dass ich trotz allem sagen würde, ja, es handelt sich da um ein sehr spezielles Faschisierungsphänomen, das sich doch noch einmal von den bürgerlichen Parteien unterscheidet, auch wenn ich grundsätzlich vor dieser Paradoxie stehe, zu sagen, naja gut, Pegida hat noch niemanden umgebracht, diese bürgerlichen Parteien haben 20.000 Flüchtlinge halt systematisch in den Tod getrieben, seit 20 Jahren sind die dabei, das zu tun und werden das auch in absehbarer Zeit nicht lassen, diesen Zynismus aufrechtzuerhalten. Aber natürlich, ich wurde auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Pegida da auch Teil einer generellen Kultur oder einer generellen Stimmung, einer gesellschaftlichen Stimmung ist, die Flüchtlinge massiv unter Druck setzt, die hier in Dresden oder in der Umgebung wohnen. Also wir kommen zu Rudolf Kotte, um da so ein paar Propaganda-Devices vorzustellen und ein paar Analysevorschläge zu machen. Vorab zur Person. Dieser Ulf Kotte, der ist überaus erpicht darauf, eine seiner zentralen Strategien ist, sich als reuiger Sünder zu präsentieren. Der gesteht öffentlich immer wieder, dass er selbst ein wahnsinnig korrupter Journalist war und was er alles für Gefälligkeitsleistungen, Geldwerteleistungen angenommen hätte und dass er dann Auftragsarbeiten für Geheimdienste und NATOs geschrieben hat in seinen Artikeln. Und ja, das ist ein Strategem, das er sich vermutlich von evangelikalen Christen abgeschaut hat, vielleicht aber auch von ganz klassischen Faschisten, wie Hitler das auch inszeniert hat, an dem reuigen Sünder, der ist nämlich ein Insider und dem wird so ziemlich das Absurdeste geglaubt, sobald er sich eben mit seinem Geständnis als Sünder bekannt hat. Das macht das, was danach kommt, dann umso glaubhafter und er stachelt den Voyeurismus des Publikums an. Faschistische Propaganda will immer den Voyeurismus anstacheln, weil der Voyeurismus will wissen, was im Privaten der Nachbarn so vor sich geht, was die Leute eigentlich, was hinter den Vorhängen steckt. Da will der, ja, da will dieser Präfaschist sozusagen dahinter gucken und der faschistische Agitator gewährt ihm eben diese Gratifikation. Und genau das ist dann nämlich auch die politische Praxis des Faschismus, diese bloße Überwachung des Privaten oder tatsächlich in dieses Private einzudringen und das zu überwachen. Also vom Voyeurismus sozusagen vom inszenierten Voyeurismus zur staatlichen Überwachung führt eben auch eine Linie. Und Scottes Trick ist es dann, dass er den Wahnsinn dosiert einsetzt in einem nationalistischen Tarnumhang. Er deckt vieles von dem, was er sagt, mit einer Sprache der Nüchternheit zu, um dann an ganz spezifischen Punkten die Zähne zu blecken. Er gibt sich als weit gereist, er hätte 50 Länder bereist und so weiter. Er ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach ein Hochstapler, der seine Vita zu guten Teilen gefälscht hat. Und zwar auch in einem ganz wesentlichen Teil. Der sagt in einem 1,5-stündigen Interview mit Ken Jebsen, kennen Sie vielleicht auch, dass er, also Ulf Kotte, er wäre im Iran-Irak-Krieg-Berichterstatter gewesen, dafür gibt es keinen richtigen Beleg. Er hätte dort Giftgaseinsätze bezeugt, die es dort tatsächlich gab. So, und dann wäre er zurückgekommen und seine Artikel hätten keinen internationalen Aufruhr erzeugt. Und da wäre er so enttäuscht gewesen von der Presse und hätte dann auch, ja, da komme ich gleich drauf zurück. Das stimmt nicht ganz, weil zum Beispiel Josef Josse in der Zeit hatte von diesen Giftgaseinsätzen vom Auschwitz im Wüstensand geschrieben und es gab durchaus in allen renommierten Zeitungen wurde dieses Phänomen aufgegriffen, diese Gaseinsätze durch die irakische Armee. Und was auch misstrauisch stimmen sollte, ist, dass Ulf Kotte dieses Detail seiner Biografie erst seit kurzem von sich gibt, eben in diesem Gespräch mit Ken Jebsen, dass er auch versucht, dadurch Berufsunfähigkeitsrenten einzuklagen von der FAZ. Die FAZ hätte ihn dorthin geschickt und er wäre dadurch krank geworden. Er wiederholt dann in diesem Bericht ständig, dass da Leute vergast wurden und dass er selbst auch vergast wurde. Er sagt, mindestens 8-mal vergasen, als er das schildert, bis ihn dann der Jebsen doch unterbricht und weiterführt. Was er dadurch macht, ist, dass er sich zunächst mal in den Vordergrund stellt. Das Opfer der Gasangriffe, da sieht er wie und er leidet darunter. Die Wirkung der Gasangriffe, des Giftgases, da bekommt er Krebs, 3 Herzinfarkte, von den anderen Opfern ist dann keine Rede mehr. Das alles stößt dann ihm zu, mehr als allen anderen. und er überlebt das Ganze sozusagen. Es weckt dann messianistische Assoziation mit der Auferstehung, ein ganz zentrales Moment, an dem er zum einen eben die Assoziation als totales Opfer, als Jude dann weckt und ich behaupte, er macht das sehr bewusst, er auch die Assoziation weckt mit einem anderen Faschisten, der auch von Giftgas getroffen wurde, und das ist Hitler. Also auch Hitler überlebt einen Giftgasangriff, ist verwundet und kehrt dann sozusagen gestärkt zurück, symbolisch gestärkt zurück. Also er spielt mit diesen Assoziationen in diesem Moment seiner Vita, das ich persönlich ihm nicht abnehme. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass er da in der Front war. Aber was er da macht, ist eine Vermischung auch von, die ganz systematisch für den Faschismus, von Opfer und Täter, wenn er eben Gräueltaten inszeniert in Erzählung, das sich dann vermischt. Wenn er selbst Opfer ist, ist er schon wieder Halbtäter oder erweckt die Vorlust darauf, Täter zu sein. Wir schauen uns jetzt einfach ein paar Schnipsel an. Ja, was macht er hier? Ich fand das sehr interessant. Die rufen, wir sind das Volk, und er sagt, jawohl, jawohl. Er inszeniert dadurch, also er steht da ja auch als Westler, und er nimmt dadurch etwas auf, dass er, wo ich sagen würde, ja, er spielt hier mimetisch, spielt er den Leuten auch gibt er den Leuten die Gratifikation, dass jemand darauf antwortet, dass jemand tatsächlich ihnen gehorcht, wenn sie sagen, wir sind das Volk, er sagt, jawohl, jawohl. Es muss für diese Leute befriedigend sein, dass sie sozusagen jemand hört und jawohl sagt. Zugleich ist in diesem Ton, meine ich, zu verspüren auch ein gewisses Moment der Verachtung, das Adorno als ganz typisch für den faschistischen Agitatoren bezeichnet, dass der Propagandist sozusagen von einer Verachtung auch für die geprägt ist, die ihm glauben oder die ihm anhängen. Ulf Kotte inszeniert hier noch was anderes, nämlich eine Umsturzstimmung, ganz klar. Er sagt ja, wie die Politiker aktuell würden sich verhalten, wie die DDR-Politiker kurz vor dem Sturz. Also er weckt die Vorlust eigentlich auf das Pogrom und gibt den Leuten schon die Gratifikation praktisch vorab, dass es demnächst dazu kommen würde. Die Steigerung oder das Aufkitzeln auch der Angst. Diese Leute, die womöglich gar keine Angst haben zu Hause, wenn sie eben dann auf diese Demonstration gehen, haben sie danach natürlich Angst. Es ist auch ein ganz alter Propagandatrick des Faschismus, dass er den Leuten die Angst macht, die er benötigt sozusagen, und ihnen auch schon in diesem Angstmachen implizit androht, was ihnen bevorsteht, was ihnen selbst durch den Faschismus auch bevorsteht. Ja? Was macht das unbewusst natürlich? Es erzeugt so eine Art Ladenschlusshysterie. Wenn kein Geld mehr da ist, dann versammeln sich, also wenn er das seinem Publikum klar macht, es ist kein Geld mehr da, dann will er sie dadurch zusammenschweißen, weil er sich jetzt nicht dem Stärksten dann anschließt. Der geht dann leer aus bei der Plünderung der letzten Töpfe. Also es ist kein Geld mehr da, ist meines Erachtens eine Strategie in der Ladenschlusshysterie, die er dadurch erzeugen will, Anhängerschaft. Was macht er noch? Also ich fand das dann mit diesem sehr schnell gehen. Er sagt, ja, man kann jetzt sagen, alle Ausländer raus oder und so weiter. Und keins von beiden würde irgendwie gut gehen. Dann wechselt er auf einmal das Thema danach, sodass stehen bleibt doch als Möglichkeit im Raum, ja, man könnte vielleicht ja doch alle Ausländer einfach raus. Und da bringt er dann dieses, als Stimulus noch dieses, es wird sehr schnell gehen, rein. Das ist ein ganz klassisches faschistisches Umsturz. Ja, schnelle, rasche Umstürze, schnelle Wechsel, das alles direkt zu machen. Ja, das ist das ganz, was mit Sarrazin eigentlich schon eingeleitet wurde. Ja, Intelligenz ist das neue Blut der Rassisten. Also das, eine säkularisierte Form des Rassismus im Wesentlichen. Ich finde einen Punkt recht interessant, dass er die Giftpfeile anführt. Also man sollte bei Ulf Kotte auf sowas oder generell bei faschistischen Agitatoren generell auf sowas achten. Vermuten, dass sie das sehr kalkuliert machen. Er wirkt natürlich Angst dadurch. Er sagt nicht, ja, oberflächlich sagt er, ja, die können ganz tolles Giftpfeile erfinden. Was er macht dadurch, ist eben Angst zu wecken und so. Eine ganz uralte koloniale Angst nur vor dem Giftpfeil. Abfallen der Eingeborenen, gegen die unsere Mediziner noch kein Gegengift erfunden hätten und so weiter. Also es ist ein in sich selbst schon vergiftetes Lob, das er da anbringt. Den Rest, den können haben wir sehr gut verstanden, was er da macht. Und er schmeichelt diesem Publikum. Ich finde dieses Video insofern auch gut verwendbar für Gegenpropaganda, weil er ein explizit elitistisches Ressentiment gegen die Unterschicht auch hier verbreitet. Was Adorno an diesem Martin Luther Thomas herausstellt, ist, dass er es nicht schafft, Arbeitslose zu integrieren, sondern dass auch er verharrt in einem faschistischen Elitismus, der sozusagen kein spezifisches Ressentiment oder nicht die integrative Kraft hat, die Arbeitslosen einzubinden. Genau daran scheitert Ulf Kotte hier auch, oder das könnte man ihm in irgendeiner Weise vorführen. Das braucht er vor Pegida auch weitgehend nicht. Er braucht das auch nicht vor dieser Studentenverbindung, der er hier schmeichelt mit diesen mindestens 118 IQ und so weiter. Genau, er hat aber an anderen Stellen, führt er wiederum ein Ressentiment spezifisch für Arbeitslose ein. Darauf komme ich dann später noch zurück. Bei 70 fängt dann auch das, was als Krankheitsbild der leichten geistigen Behinderung eingestuft wird, auch an. Das hat auch eine Geschichte, also es gibt explizit diese Intelligenzquotientforschung tatsächlich. Es gibt auch eine breite Kritik an dieser Intelligenzforschung. Wie gesagt, es ist eben ein Surrogat für die Boots oder für die Boots-Metapher. Hier zu sagen, der durchschnittliche Deutsche hat einen Kufen in der Gute. Was er macht mit diesem Ich kann nichts dafür, da zieht er schon Konsequenzen in irgendeiner Weise oder er deutet schon Konsequenzen an, die er daraus ziehen würde. Dieses Roma Klaukind, da hat er davor noch einen Beitrag, da wiederholt er das noch fünfmal, eine Geschichte von rumänischen Mafia, die in Großbritannien, das ist dann auch wiederum wahr, ist dort eine Mafia, die ungefähr 300 Roma-Kinder zum Betteln gezwungen hat und teilweise auch sie verstümmelt hat. Und dann gab es eben Massenverhaftungen dieser Bande. Und da entwickelt Ulf Kotte dann diesen Terminus Roma Klaukind. Er hämmert den Publikum ein, wiederholt ihn mindestens 10, 20 Mal. Was macht er damit? Er hetzt natürlich gegen diese Kinder. Klar, es will natürlich niemand mehr ein Roma-Kind zum Kindergeburtstag einladen, der diesen Mann zuhört. Aber er bedient noch uraltes Ressentiment gegen Roma, das er sehr sicher kennt, weil er hier aus irgendeinem von den ganzen Werken zitiert, die pseudo-ethnologischen Studien, die im Nationalsozialismus auch vorgenommen wurden und auch noch lange später, nämlich das Ressentiment, das Roma Kinder klauen würden. Roma Klaukind, dieser Neologismus, den er da schafft, da hat er zusammengezogen ein Ressentiment, das Roma Kinder klauen und die Kinder selbst sind dann Klaukinder. Also diese Zusammenklebung von Worten, genau, oder von Bedeutung, von Symbolen, die sind auch ganz typisch für das mangelnde Differenzierungsvermögen, das der Faschismus eben bedarf, also die Aufhebung von Unterschieden, von Differenzierung zwischen Realität, zwischen Opfer und Tätern. Ja. Und natürlich, also eine Beobachtung, so sehr sich einige dieser neurechten Bewegungen dann vom Antisemitismus lossagen, umso mehr stürzen sie sich eigentlich auf den Antiziganismus. Ich habe noch, also mir fällt keine dieser ganzen Parteien ein, die auf den Antiziganismus verzichten kann, in dieser Form, in dieser aggressiven Form. Ja, in dieser Reduktion von abstrakten wirtschaftlichen Prozessen, von freier Konkurrenz, von internationaler Konkurrenz, das reduziert er auf eine bloße Willensentscheidung. Was er damit macht, ist, dass er sich selbst anbietet als ökonomischer Messias, weil wenn man quasi die Gegenentscheidung treffen würde, das alles wieder aufzubauen, dann geht es genauso einfach wie die Entscheidung, das kaputt zu machen. Aber wenn es bloß eine Willensentscheidung ist, eine Willensfrage und keine Frage von abstrakten ökonomischen Prozessen, die man durchdringen muss, dann bietet er sich dadurch auch wiederum an als ökonomischer Messias. Wenn er die Entscheidung treffen würde, würde er das natürlich alles wieder aufbauen. Ja, was würde er machen? Er würde ein Haus verkaufen, wenn es in einem Ballungsgebiet mit Migranten gelegen ist, weil es an Wert verliert. Aber was er ja eigentlich auch noch macht, ist, dass er sagt, ja, unsere Vorfahren und also die Großeltern, also die Nazis, die hatten Lebenserfahrung und die wussten, was zu tun ist. Ja, also da kommt dieser Nazi halt zu sich. Vernichtungspotenzial verwendet er sicherlich unbewusst. Das ist wieder auch so ein ambivalenter Begriff, ganz typisch. Das Potenzial, sie zu vernichten, wird da angedroht. Pegida hat sich ja nicht dezidiert geeinigt auf einen Anführer oder auf eine Führerposition. Das steht im Hintergrund dieses Komitee aus ursprünglich 12 Leuten, das sich dann wiederum zusammenschrumpfte und spaltete und so weiter. Da ist Ulf Gotte eben auch schlau genug, sich nicht hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt euer Anführer, sondern er gibt sich da ganz typisch auch für faschistische Anführer noch den Mantel der Bescheidenheit und sagt, ich bin nur der, der hier vermittelt. Das nennt einem Adorno den Messenger Device. Ich bin nicht der, der das jetzt lösen wird, sondern ich bringe euch nur die Botschaft und sage euch, wie es ist und so weiter. Ja. Was er nebenher macht, ist natürlich, er verkauft Bücher und diese Bücher haben eine einzige Botschaft, Terror, faschistische Propaganda, muss die Leute terrorisieren, muss ihnen einterrorisieren, damit sie bereit sind, eben in dieses Kollektiv sich hineinzugeben und sich dort auch terrorisieren zu lassen. Also das stimmt. Terror, was Oma und Opa noch wussten, ja, was wussten sie denn? Europa vor dem Crash. In einem Buch der Krieg in unseren Städten, also was auch immer er publiziert, es geht um Krise, eine klare Obsession, regt sich auf über Integrationskurse zur Tamponbenutzung oder über Kurse im Händewaschen in Integrationskursen. Da kann man natürlich anführen, dass Ärzte auch permanent Hygienefortbildungen erhalten, zu den zentralen Bestandteil gehört, dass sie sich die Hände waschen. Klare Sportkurse gelten ihm als Anleitung zum Zusammenschlagen lernen, was er dann auch mit sadistischen Videos aufheizt, fügt dann irgendwelche Schlägerei-Videos rein, um zu heizen. Er ist meines Erachtens besessen von diesem Rechnen, dafür wird er auch bewundert. Er gilt dann bei seinem Publikum als jemand, der Sachen eben nachrechnet, der Sachen tatsächlich kalkuliert. Natürlich, die allermeisten dieser Zahlen stimmen nicht. Und das wäre eben eine große Aufgabe von Gegenpropaganda, die sich das ganz kühle mal anzusehen, durchzurechnen und zu widerlegen in irgendeiner Form. Das wäre weitgehend vergeblich, aber was ihn angeht, aber möglicherweise, wenn man annimmt, es handele sich bei Pegida-Teilen um besorgte Bürger, die eine gewisse Offenheit pflegen, wäre das womöglich auch ein Ansatz von Gegenpropaganda. Wenn ich sagen würde, es gibt Trends in dieser neuen Rechten, dann ist es, dass keiner dieser Leute als Führer auftritt, dass der Antisemitismus weitgehend durch Antiziganismus und Antiamerikanismus ersetzt wird, erfolgreich, was dann wiederum an die Plankentheorie von Adorno Horkheimer anschließt, also an diese relative Austauschbarkeit des antisemitischen Ressentiments und dass eben Blut durch Intelligenz ersetzt wird, mit genau der gleichen Wirkung, nämlich der Angst vor einer Vermischung. Ja. Genau, und meine These wäre eben, dass es sich bei Pegida und insbesondere eben Ulf Kotte als ihrem Einpeitscher um eine Institution handelt, die darauf hinarbeitet, das Mitleid abzuschaffen. Und das vor allem dadurch macht, dass es in Selbstmitleid umwandelt, dass es permanent mit dem eigenen beschäftigt ist, wie schlecht es uns geht, wie wenig Geld wir haben und so weiter. Also dass hier eine große Faszination mit dem Selbstmitleid vorherrscht, während das Mitleid mit den anderen dadurch eben abgestellt wird und abtrainiert wird. Und die Legitimation dafür ist altbekannt, dass im Notstand leider nichts mehr da und diese ganzen Notstandstheorien, die dann an Karl Schmitt und anschließen.